Telekom Doppelfernsprecher Heinrichplatz. Zwei Modelle, einer mit Touchscreen bzw. irgendwie Monitor. Und ja, da kann man schön was lesen. Also da steht zum Beispiel hier im Hinterhof eine ganze Mohnplantage angelegt. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher. Dann kommen einige Pluszeichen, die Abbildung von einem kleinen Kind und dann Wunderkind Doppelpunkt Mino Tizabi aus Pforzheim hat bereits im zarten Alter von 14 Jahren ihr Abitur mit Note 1,0 gebaut. Soweit die Infos der Telekom. Ansonsten hier am Heineplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.